Einmal nun, während der König in seinem Palaste wohnte, Jahwe hatte ihm nämlich Ruhe verschafft vor allen seinen Feinden ringsum, sprach der König zum Propheten Nathan, bedenke doch, ich wohne in einem Zedernpalast und die Lade Gottes weit hinter einem Zelttuch. Nathan erwiderte dem Könige, wohlan, führe aus, was du irgend im Sinne hast, denn Jahwe ist mit dir. Aber noch in derselben Nacht erging an Nathan folgender Befehl Jahwes, wohlan, sage meinem Knechte David, so spricht Jahwe, solltest du mir ein Haus zu einer Wohnung bauen? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit der Zeit, da ich die Israeliten aus Ägypten herführte, bis zum heutigen Tage, vielmehr wanderte ich in einer Zeltwohnung umher. Habe ich etwa, solange ich bei allen Israeliten umherzog, zu einem der Richter Israels, denen ich den Auftrag gab, mein Volk Israel zu weiden, je ein Wort derart gesagt, warum baut ihr mir keinen Zedernpalast? So sollst du denn jetzt meinem Knechte David verkünden, so spricht Jahwe der Herrscharen, ich habe dich von der Weide hinter der Herde weggeholt, dass du Fürst über mein Volk Israel werden solltest, habe dir beigestanden in allem, was du unternommen hast, und habe alle deine Feinde vor dir her vertilgt, und ich will dir einen Namen schaffen gleich dem Namen der Größten auf Erden und werde meinem Volk Israel eine Stätte anweisen und es da einpflanzen, dass es an seiner Stätte wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und gewalttätige Menschen es ferner nicht mehr bedrücken wie vor dem seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellte und will ihm Ruhe verschaffen vor allen seinen Feinden, so kündigt dir denn Jahwe an, dass Jahwe dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Zeit voll ist und du dich zu deinen Vätern legst, dann will ich deine Nachkommenschaft, die von deinem Leibe kommen wird, zu deiner Nachfolge bestimmen und will ihr Königtum bestätigen. Sie soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will ihren Königsthron für immer bestätigen. Ich will ihr Vater, und sie soll mir Sohn sein, so dass, wenn sie sich verfehlt, ich sie mit Menschenroten und mit menschlichen Schlägen züchtige, aber meine Gnade ihr nicht entziehe, wie ich sie deinem Vorgänger entzogen habe. Vielmehr soll dein Königshaus für immer vor mir Bestand haben, dein Thron soll für alle Zeiten feststehen. Genau diesen Worten und diesem Gesichte gemäß redete denn Nathan zu David. Da ging der König David hinein, setzte sich vor Jahwe nieder und rief, wer bin ich, o Herr Jahwe, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das genügte dir noch nicht, o Herr Jahwe, vielmehr hast du deine Zusage auch auf das Haus deines Sklaven erstreckt und zwar auf weit hinaus, und du ließest mich schauen, Geschlechter der Menschen, o Herr Jahwe. Aber was soll David noch weiter zu dir sagen? Du selbst kennst ja deinen Sklaven, o Herr Jahwe. Um deines Sklaven willen und deinem Herzen nach tatest du das, dass du deinem Sklaven alles dies Herrliche verkündigtest. Deshalb bist du mächtig, o Herr Jahwe, denn niemand ist dir gleich und kein Gott außer dir nach alledem, was wir mit eigenen Ohren gehört haben. Und wo gleicht auf Erden deinem Volke Israel ein anderes Volk, das ein Gott sich zum Volke zu erkaufen gegangen wäre, so wie ihm einen Namen zu schaffen, ihnen Großes und Furchtbares zu erweisen, vor seinem Volke ein anderes Volk und seinen Gott zu vertreiben? Aber du hast dir dein Volk Israel für alle Zeiten zu deinem Volke bestätigt und du, Jahwe, bist ihr Gott geworden. Aber nun, o Herr Jahwe, mache die Zusage, die du in Betreff deines Sklaven und seines Hauses gegeben hast, wahr für alle Zeiten und tue, wie du geredet hast. Dann wird dein Name für alle Zeiten berühmt sein und lauten, Jahwe der Herrscharen, Gott über Israel, und das Haus deines Sklaven David wird vor dir Bestand haben. Denn du, Jahwe der Herrscharen, Gott Israels, hast deinem Sklaven die Eröffnung gemacht, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Sklave sich ein Herz gefasst, dieses Gebet dir vorzutragen. Nun. Denn, o Herr Jahwe, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit, nachdem du deinem Sklaven diese herrliche Zusage gemacht hast, nun denn, lass es dir gefallen und segne das Haus deines Sklaven, dass es für immer vor dir bestehe. Denn du, o Herr Jahwe, hast gesprochen, und durch deinen Segen wird das Haus deines Sklaven ewig gesegnet sein.